Also ich war fertig, um nach Bolivien zu gehen. Also ich habe schon 3 Monate vorher gepackt, weil ich einfach so Lust auf dieses Jahr hatte. Hatte auch keine großen Probleme, mich zu verabschieden. Also ich wollte eigentlich nur weg.